Guten Tag. Herzlich willkommen bei diesem Podcast. Hallo. Stille, weil ich sitze hier nicht alleine. Normalerweise, wenn ich einen Satz gesagt habe, explodierst du vor Energie und heute so ein Film, den wir geguckt haben. Den DVD, die ich lange in der Sammlung hatte, die ich mir mal zugelegt hatte, weil ich wusste, dass das Original, das ist so eine Quasi-Remake, aus den 60ern kommt und ein Tokusatsu-Film ist. Und ich dachte, komm, dann machen wir da eine Sendung vom König der Podcasts raus. Und jetzt lag die DVD aber schon so lange in meiner Sammlung, dass wir auch komplett drüber hinweggekommen sind, dass sie da war. Und gewissermaßen und bekanntermaßen, besser gesagt, sind wir ja beim König der Podcasts über die 60er schon hinweggekommen. Und sind in Mitte der 70er Jahre angekommen. Das Original ist von 68 und das heißt, dieser Film wird wahrscheinlich im König der Podcast nicht mehr vorkommen. Dann habe ich in kurzer Hand eben jetzt hier für die Japanuary mir ausgesucht. Hallo Kati. Hallo Steffen. Genau. Wir haben geguckt von Takeshi Mike, oder wie er so gerne genannt wird auch mal. Nee, von Takashi Miike haben wir gesehen The Great Yokai War. Ein Film aus dem Oeuvre des Großmeisters, der mittlerweile in den 25, 30 Jahren, die er aktiv ist, knapp 100 Filme gedreht hat. Und also, so wie ich das wahrgenommen habe, ich habe ja schon eine Handvoll Filme von ihm gesehen, sehr wandlungsfähig ist, ich glaube, das kann man sagen. Er hat in den 90ern so sehr viele von so knallharte Yakuza-Filme gedreht, also wo einem echt schlecht wird, weil die so krass sind und so blutig und so heftig. Und so wie wir heute festgestellt haben, dann aber auch irgendwann angefangen hat, Kinderfilme zu drehen. Ja. Ja. Ja. Hätte er vielleicht nicht tun sollen. Weiß man nicht. Also ich habe immer den Eindruck gehabt, er dreht einen Film, auf den er richtig hart Bock hat. Und dann dreht er wieder eine Auftragsarbeit oder irgendwie, weiß ich nicht, wo er seine Brötchen mit verdienen kann. Das ist so mein Eindruck. Durch jetzt, ich glaube, keine Ahnung, wie lange gucke ich jetzt Takeshi Miike Filme? Das zweite Jahr? Keine Ahnung. und ich werde mich sicherlich auch noch mit weiteren Filmen beschäftigen. Hat ja auch diese Yatterman-Realverfilmung gedreht. Auch ein altes Anime-Franchise. Auch von Tatsunoko, lustigerweise. Genau. Ja, nee. Ja. The Great Yokai War. Wir haben uns im letzten Jahr schon mal im Japanuary ausführlich mit Yokais beschäftigt, ne? Ja, haben wir. Genau, haben wir nämlich welchen Film besprochen? Ein Brief an Momo. An Momo. Genau, wo es eben auch darum geht, dass ein junges Mädchen irgendwie also quasi Yokai an die Seite gestellt kriegt. Film, den ich sehr, sehr gut in Erinnerung habe. Und das hat mich, also nicht nur dieser Film, sondern auch beispielsweise Pompoko, in dem es auch groß im größeren Rahmen um Yokai geht, beziehungsweise um die Tanukis in dem Fall, die Marderhunde, schon auch sehr interessiert an dieser ganzen japanischen Folklore, die da mit drin steckt. Chihiros Reise ins Zauberland ist ja auch durchsetzt von Yokai. Und bin dadurch auch überhaupt erst auf die Idee gekommen, letztes Jahr, ich glaube in der Summer Season ist der angefangen, GGG no Kitaro anzugucken, die Serie, was eben auch von Yokai aller Art durchsetzt ist. Und ich war ein bisschen, ich sag mal so, ich hatte keine große Erwartung an diesen Film, den wir heute geguckt haben. Und allein dadurch, dass ich diesen Film so lange in der Sammlung hatte und da endlich mal einen Haken dran machen wollte, war ich aber trotzdem so ein bisschen enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ein bisschen herbe enttäuscht, oder? Weiß ich nicht. Ja, also ich hatte ja nie so viele große Erwartungen dran wie du, weil ich einfach relativ wenig mich mit Takeshi Miike beschäftigt habe oder mit anderen Werken von ihm. Aber ich hatte irgendwie mehr Yokai und mehr Yokai War und mehr erwartet. Von dem bisschen, was ich vorher drüber wusste. Wir haben jetzt im Vorfeld das Original nicht gucken können. Wäre es eine Sendung für den König der Podcasts geworden, hätten wir da sicherlich ein Double-Feature draus gemacht. Mhm. Da gibt es ja mehrere, die sich dann irgendwie einem Doppelfilm oder so einem Zweiteiler widmen oder wo wir dann auch tatsächlich schon mal Original-Remake und oder späte Fortsetzung geguckt haben. Das hätten wir sicherlich so gemacht, aber wir haben jetzt im Vorfeld das Original aus 68 nicht geguckt. Das ist auch wohl ein Dreiteiler im Original. Okay. The Great Yokai War basiert in groben Zügen auf dem zweiten Teil dieser Trilogie. Und ist irgendwie, der zweite Teil ist auch der bekanntere von den dreien. Also das ist, ist halt so ein wahrscheinlich so ein Tokusatsu-Klassiker in Japan. So habe ich das zumindest rausgelesen. Und ich weiß auch nicht, wie Mieke, so sehr habe ich mich jetzt im Vorfeld nicht vorbereitet, an diesen Film rangekommen ist und wie er da auch rangegangen ist. Was ich so ein bisschen schief finde, und dieser Film lässt sich ganz gut mit Kashern in einen Hut werfen, was auch eine Verfilmung von einem alten Tatsunoko-Anime ist, lustigerweise. Dass man in 2000 dann gerade im japanischen Film dann plötzlich wieder so eine Rückbesinnung hatte aufs Traditionelle. Mhm. Und dann stark diese Industrialisierung kritisiert hat. Also dieses alles Moderne ist irgendwie abzulehnen und dies und das. Und gerade bei Kashern weißt du gerade auch nicht mehr, vielleicht haben wir die nächstes Jahr im Programm, können wir mal vielleicht mal anpeilen, weißt du irgendwann auch nicht mehr, worauf der sich gerade bezieht. Ist es Industrialisierung? Ist es Faschismus? Ist es Gentechnik? Ist es Umweltverschmutzung und so weiter und so fort? Das diskutieren wir dann vielleicht bei dem Film nochmal genau. Und ähnlich wie Kashern kann sich auch dieser Film nicht wirklich entscheiden, was er machen möchte, oder? Nee, also es ist tatsächlich sehr, sehr unklar, welche Tonalität er auch einschlagen will oder anschlagen will. Also soll er lustig sein, soll er gruselig sein, soll er ein Kinderfilm sein, ein Abenteuer, Fantasy, irgendwas. Es ist nie so ganz klar und deshalb trifft es halt auch keinen Ton so richtig und das macht es so ein bisschen nicht so gut als Film. Das ist schwierig in jedem Fall, weil es fängt an mit dem jungen Tadashi, der sich ein bisschen für Yokai interessiert, an so einer kleinen Aufführung irgendwie teilnimmt und dann wird ihm so ein bisschen vorstellen, wird er von diesem großen Holzdrachen, glaube ich, irgendwie gebissen und das soll irgendwie bedeuten, dass er der große Krieger von irgendwas ist. Mhm. Ich habe nicht ganz verstanden, was. Genau, also es ist eine alte Legende, der Ritter von Kirin oder so heißt es, was er dann wird und der hat irgendwann mal die Yokai oder die Menschen oder beide beschützt und dann sein Schwert in einem großen Berg beim Tengu hinterlegt. Das ist ein Yokai auch, der das Schwert beschützen soll. Und jetzt gibt es traditionell jedes Jahr dieses Fest oder alle 10 Jahre oder ich weiß es nicht, wo dann so ein roter Drache irgendwie durchs Dorf läuft. Also so ein klassisch, wie man das von den Neujahrsfesten aus China vielleicht auch kennt. Und der erwählt dann immer einen der Menschen, die da zuschauen, dazu, dieser neue Ritter zu sein. Und der kriegt dann irgendwie ein Tuch und genau. Als Abzeichen. Ja, und das wird eben Tadashi. Und der ist also dann plötzlich irgendwie, wird er dann so in diese Yokai-Welt eingeführt oder übergebracht oder ich habe keine Ahnung, weil er steigt irgendwann abends in diesen Bus ein. Also er ist irgendwie da irgendwie im Wald unterwegs, weil er irgendwas sucht. Und verläuft sich, glaube ich, irgendwie auch halb und steigt dann in irgendeinen Bus, wo man merkt, okay, warum zeigen sie jetzt das Gesicht des Fahrers nicht? Und merkst dann, okay, der Fahrer ist auch schon wieder ein Yokai. Dann kleben draußen am Bus irgendwie ganz viele Yokai. Der sieht die aber auch nicht wirklich und kriegt das alles irgendwie nicht mit. Dann läuft ihm irgendwie so ein kleiner Hamster zu. Der Beinreiber, da habe ich jetzt keine japanische Entsprechung für gefunden auf die Schnelle. Der wird hier auch nur Beinreiber genannt. Scheint auch ein gängiger, also ein existierender Yokai zu sein. Ihr könnt euch gerne mal ins GGG no Kitaro Wiki einlesen. Da gibt's die, glaube ich, alle. Oder ins Yokai Wiki. Keine Ahnung. Jetzt alle Yokais hier irgendwie aufzuzählen, die wir kennen oder nicht kennen. Ich weiß zum Teil, wie die aussehen, aber die Namen kann ich mir alle nicht merken. Das ist unfassbar groß, dieser Katalog an Geistern und Dämonen. Und also er wird also mehr oder weniger in diese Yokai-Welt überführt und parallel dazu gibt's aber eben diesen Dämon, der irgendwie so die Apokalypse herbeibeschwören möchte und das Ganze aber irgendwie auf diesem so einem techno-industriellen Level irgendwo. Ne? Ja, ja, so ein neuere Fantasy würde es wahrscheinlich als Steampunk bezeichnen, so ein bisschen. Ja, doch. Von der Optik trifft es das ganz gut, weil alles irgendwie sehr zahnradlastig und stachelig und eckig ist und so. Das exakte Gegenteil eben von diesen Naturgeistern, ne? Ja, genau. Ja. Auch schon ein bisschen rostig, interessanterweise. Mhm. Und dieser Kato, so heißt dieser Dämon, ähnlich wie der böse Ritter aus Mio, mein Mio. Aha. Ja, der auch Kato heißt. Das war ein abgekatotes Spiel. Das glaube ich aber auch. Der ist, der hat einen Yokai oder eine Yokai Agi auf seine Seite gezogen. Oder wie ich sie liebevoll genannt habe, Lady Q-Tip. Ja, trifft es ganz gut. Ich hatte erst an Arukenimon aus Digimon gedacht, aber Digimon ist so viel cooler als dieser Film. Lady Q-Trip trifft es besser. Die ist dann, die kann so ihre Haare so Strähnen rausziehen, das immer in Peitschen verwandeln und sowas. Genau. Und die ist dann so ein bisschen diejenige, die sich quasi in die Welt der Yokai und Menschen begibt, um die Befehle von Kato auszuführen. Das ist ganz gut, dass du die ganzen Namen merken kannst. Ja, hab, manchmal nicht alle. Ich habe da ja nachweislich Schwierigkeiten mit. Ja. Und also die Handlung läuft kurz zusammengefasst dahingehend, dass Tadashi eben von seinem Opa erzählt bekommt, er muss auf diesen Tengu-Berg und das Schwert vom Tengu holen, wenn er dieser Ritter ist und das versucht er. Das ist die Szene, wo er in diesen Bus steigt und er es nicht schafft, auf diesen Berg zu klettern. Dann muss er aber da nochmal hin, logischerweise, und begegnet da unterwegs einem Kappa, so einem schwebenden Feuerball, dem, ich hätte jetzt mal gesagt, Spirit irgendwie von dem ursprünglichen Ritter Kirin und ich habe ihren Namen vergessen, Kamahavi? Kawahime? Irgendwas mit Hime, Kawahime. Genau. Heißt, Hime heißt, glaube ich, immer Mädchen oder Frau oder irgendwie sowas. Das ist so eine, ja, auch so ein Wassergeist irgendwie, ja. Hätte ich gesagt. Und die überzeugen ihn erstmal, dass er jetzt der Ritter ist und kämpfen muss und überhaupt führen ihn zusammen mit Beinreiber zu dem Schwert. Das wird aber erstmal kaputt gemacht von Agi, also von Lady Q-Tip. Und dann müssen sie das neu schmieden lassen und erstmal die ganzen anderen Yokai dazu bringen, doch auch teilzunehmen am Krieg. Und das wollen die alle nicht. Und hauen ab. Und irgendwann ist aber der Kleine so weit, dass er dann sagt so, ich mache das, ich kämpfe dagegen, gegen diesen Kato, was auch immer, obwohl er noch gar nicht so richtig weiß, wogegen er eigentlich kämpft, glaube ich. Also und dann gibt's auch diese Montage, wo er dann seine Rüstung kriegt und das Schwert nochmal repariert wird und das ist alles so, also wir können ja auch schon mal so ein bisschen über den Inhalt reden jetzt an der Stelle. Das ist alles so, also jede Szene hat irgendwo eine Funktion. Also man merkt, in einem gut geschriebenen Film wäre es jetzt so gewesen, dass die, also diese typische japanische Heldenreise auch, ne? Also diese Campbell-Heldenreise, die ja den Ursprung auch irgendwo in der japanischen Mythologie sucht. Also wenn man ihn gerade an der Journey nach, eine Reise nach Westen, nach, kann man das sehr gut festmachen, die Legende vom Affenkönig eben, so in einem gut geschriebenen Film wäre auch die Figur an diesen Stationen immer ein bisschen gewachsen, etwas dazugelernt. Und Tadashi stolpert immer so ein bisschen neben der Handlung her. Und das ist so, man hat den Eindruck, er wird jetzt irgendwie auf die nächste strukturell geschichtliche Stufe irgendwie gestellt. Ist aber eigentlich gar nicht so weit. Nee. Und du hast es mal, irgendwann ist dir aufgefallen, so sein Lieblingswort ist eigentlich, hä? So. Und das ist mir auch so gegangen. Ich habe genau wie er nicht ganz verstanden, was jetzt seine Aufgabe ist und warum er das plötzlich kann und warum er dieses Schwert plötzlich doch führen kann. Und naja, das Schwert führt ihn, sei ja, ehrlich. Also er kriegt es auch an die Hand gebunden, nach dem Motto, hier, damit du es nicht wieder verlierst, so ein Stück weit. Ne? Und das, also im Grunde genommen ist er, genauso wie dieses Schwert oder andere Schwerter in solchen Filmen, nur so ein Werkzeug, so ein Plot-Device, an dem sich dann irgendwas entlanghangeln kann. Mhm. Und er ist gar nicht die treibende Kraft, wie es Campbells Held in der Hellenreise eigentlich ist. Dass diesem Held das passiert. Und er stolpert wirklich nur nebenher und alles, was ihm irgendwie positiv oder was ihm gelingt, gelingt ihm so zufällig. Ja. So gerade der erste Kampf, der ist ja auch unfassbar stolperig und dann fällt so hinten über und erwischt doch noch was zufällig dabei. Was schon auch ein Zitat auf klassische Kung-Fu-Filme ist, so wo es den Figuren oft selber auch so geht, so dass sie dann irgendwie stolpern und das ist auch eine Art von Comedy in Japan. Comedy von die in Japan ganz ganz beliebt ist, so dass das eigentlich alles ein bisschen stolperig passiert. Aber es passt nicht in diesen doch sehr düsteren apokalyptischen Ton dieses Filmes hinein. Und das gleiche gilt eben auch für die Yokai, die also gerade der Kappa oder auch dieser Bodenwäscher, die eigentlich eher Comicfiguren sind und dann wie Cartoonfiguren durch die Luft geschleudert an Wänden entlang klatschen und dann so flach sind und so runterpurzeln, so mit sehr viel CGI. Also der Film ist von 2005 und das ist CGI, würde ich jetzt sagen, ist für 2005 auch zeitgemäß. Aber es bricht dann so in eine komplett andere Richtung. Es sind so, der Film hat so drei Töne und die trifft er auch manchmal nicht richtig so. Nee. Also es ist so, als versuche ich ein Lied zu singen, so ist der Film. Es klappt einfach nicht. Also da ist das unfassbar viel gewollt und auch unfassbar viel zitiert und dir ist aufgefallen, da wäre auch diese schnelle Biss-Szene aus Pompoko mit der Yokai-Parade, so dass diese beiden Typen, also da gibt's irgendwann noch so einen Reporter, der irgendwie durch die Lande zieht und Informationen über Yokai sammelt, weil er wohl mal einen Kontakt als Kind hatte mit Yokai. Genau. Und er merkt selber, als Erwachsener kann er diese Yokai nicht mehr sehen. Und er steht dann später mit einem Redakteur, glaube ich, sind sie in so einem kleinen Imbissstand mit so einem kleinen Vorhang und die unterhalten sich dann kurz und währenddessen bricht dann so ein bisschen diese Apokalypse über die ein. Und das ist halt eben schon eine Szene aus Pompoko. Da ist sie aber so unfassbar gut platziert in dem Film. Mhm. Und hier halt überhaupt nicht. Also auch da stolpert es dann wieder durch die Gegend. So, ne? Ja, also auch die Szenen selber wirken manchmal so ein bisschen zusammengeschnitten nach dem Zufallsprinzip, habe ich den Eindruck. Und auch einfach schlecht umgesetzt an vielen Stellen. Also es gibt eine Szene, wo wir erst 3 Szenen später verstanden haben, warum sie so aussieht, wie sie aussieht. Hm. Weil da ist dieser Reporter und der schnickt hin und her so. Der wirbelt so um die eigene Achse und stolpert so ein bisschen vor sich hin. Und es ist aber so ein ganz kleiner Rahmen nur. Also den sieht man vor so einem Metallträger von einem Strommast oder so stehen. So, und da stolpert er so ein bisschen hin und her, also auf einem, weiß ich nicht, wenn das ein Quadratmeter ist, ist das viel. Und währenddessen ist halt dieser Yokai-Krieg, der Titelgebende, ausgebrochen und die ganzen Yokai kämpfen eben gegen diese Maschinenwesen, die dieser Kato hergestellt hat. Und ich habe das nicht in Verbindung gebracht. Ich dachte, der ist an einem anderen Ort, steht irgendwo auf einer Plattform oder sowas. Also man bringt das einfach nicht in Verbindung, dass er eben durch diese Yokai durchstolpert, die gerade gegen diese Maschinen kämpfen. Und ich würde es auch nicht Kampf nennen, sondern da stehen 3 Maschinen, die so halb CGI, halb Puppen sind. Mhm. Schön flott animiert. Also das muss man den Japanern lassen. Wenn sie CGI nutzen, dann ist das schnell. Mhm. Also gerade im amerikanischen Filmbereich, da versuchen die CGI immer so richtig smooth und lebendig zu machen. Mhm. Vergessen aber, dass Menschen sich eben nicht langsam und smooth bewegen, sondern eben auch mal hektisch und schnell. Und das haben sie in Japan relativ zügig auch verstanden. Und ich wirke es auch ein bisschen lebendiger. Mhm. Aber da sind 3 davon. Und in der gleichen Zeit hüpfen 500 Typen in Kostümen einfach auf der Stelle und wackeln mit den Armen und Beinen. Ja. Und das ist deren Kampf. Und das hat mich so irritiert. In der Inszenierung ist das irgendwie so, das sieht eher aus, als hätten die schon gewonnen, aber gleichzeitig explodiert an einer Stelle noch irgendwie was. Yeah. Weil das eigentlich wirkt wie ein Fest oder sowas. Ja, in der Tat. Also es ist halt auch irgendwie echt ungesehen. Dieser Reporter, diese Szene mit dem Reporter soll halt darstellen, dass er die Yokai immer noch nicht sehen kann. Und es wird 3 Szenen später aufgelöst, weil ihm eines der Yokai dann irgendwelchen Zauberstaub ins Gesicht pustet und dann kann er sie plötzlich sehen. So. Und bis dahin verstehst du aber nicht einfach, dass das halt darstellen soll, dass er inmitten dieser Yokai steht und sie nicht sehen kann und deshalb völlig irritiert ist, was da an ihm rumzerrt. Und so ist leider der ganze Film irgendwie. Also man steht da drin und sieht nicht, was um einen herum passiert. Und also wenn man jetzt sagen könnte, okay, der Film geht nur eine Stunde oder sowas, die hatten vielleicht auch gar nicht die Zeit dazu, ihre Charaktere zu entwickeln. Der Film geht über 2 Stunden. Mhm. Und wir haben den gestern Abend angefangen, weswegen die Folge heute auch verhältnismäßig spät kommt für unsere Verhältnisse. Normalerweise habt ihr ja um 10 Uhr hier euren Podcast im Podcatcher, weil er schon 3 Tage vorher aufgenommen ist oder zumindest einen Tag vorher aufgenommen worden ist und ich den irgendwie sonntags morgens fertig machen kann. Wir haben den gestern Abend angefangen, wir haben dann in der Mitte unterbrochen, weil es uns einfach gelangweilt hat. Und was ich schön fand, und ich glaube, das ist auch Absicht, ist so diese ganze Handarbeit in den Kostümen. Mhm. Die sind toll geraten, die sind bunt, die Yokai sehen lustig aus. Also auf der Ebene kann man dem Film überhaupt nichts vorwerfen. Mhm. Das ist auch wirklich die Huldigung, diese alten Tokusatsu-Tugend, alles Handarbeit, alles Kostüme, so, da fühlt man sich von der Seite ganz gut aufgehoben, aber so auf erzählerischer Ebene fällt das alles flach und so gerade in Verbindung mit diesen vielen CGI und es geht in vielen Bereichen wirklich dann oder vielen Szenen auch so in den Bereich, dass du halt viel Digitales im Hintergrund hast und das dann sich eben mit diesen dann doch sehr albern aussehenden Yokai, auch bewusst albern aussehenden Yokai, dann doch sehr beißt und das alles irgendwie so dieses klassische Tokusatsu nicht mit dem vielen CGI im Hintergrund zusammen funktioniert. Ja. Also wenn du dann eben den kleinen süßen Kackhamster, wie ich ihn zwischendurch genannt habe, den kleinen Beinreiber hast, der eigentlich nur eine Handpuppe ist, also deutlich nur eine Handpuppe ist, die so ein bisschen hin und her wackelt und der ist dann plötzlich inmitten von CGI-Effekten unterwegs, dann wirkt das nicht mehr. Dann ist diese schöne Handarbeit Tokusatsu wirklich für den Hintern und das ärgert mich. Ja, das ist tatsächlich, also das, und du hast halt nur verhältnismäßig selten, finde ich, nicht diesen direkten Vergleich, weil du hast viele Szenen drin, wo die schon eingefangenen Yokai von diesen Metallviechern da gequält und gefoltert werden. Es gibt so ein paar Szenen, wo sie versuchen, diesen Yokai-War zu starten. Also diese Kerngruppe sozusagen und dann die anderen Yokai weglaufen, da sind keine Metallviecher dabei. Aber sobald du die halt nebeneinander hast, und das hast du recht häufig, ist es einfach ein Kontrast, der sich beißt und der nicht funktioniert und es ist sehr schade. Und das reicht ja auch schon, dass dann einfach die ihre Kräfte einsetzen, also die Yokai entweder oder auch die Bösen dann, und dass du irgendein Element hast. So die einzige, die noch relativ gut funktioniert hat, war diese eine Yokai-Frau mit dem langen Hals. Wobei ich glaube, dass das oft einfach dann auch wirklich so ein langer Schlauch gewesen ist, der irgendwo drum gewickelt worden ist. Aber selbst in den CG-Momenten hat das noch relativ gut funktioniert. Das ist auch fast einer meiner liebsten Yokai-Wesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Du fandst sie ein bisschen eklig. Ja, sah ein bisschen komisch aus mit diesem sehr langen Hals. Aber ist halt also auch einer der bekannteren Yokai, die man auch hier im Westen relativ gut kennt, weil die so skurril und obskur ist. So, ich hatte mir gerade, weil ich auch so begeistert die aktuelle Serie von GGG no Kitaro gucke, die sind auch in einer Szene, sind die auch in der Stadt von dem Mangaka, ja, wo auch die Statuen, man sieht Kitaro, die Statue von, ja, Kitaro irgendwann auch, wie sie da an diesem Brunnen sitzt. So, also da wird auch zitiert, also die Yokai in der Popkultur sind unfassbar wichtig in Japan, will ich gar nicht abstreiten. Und man spürt auch die Liebe zu den Yokai in diesem Film, das ist hier drin. Und auch so dieser kulturelle Bezug und der wird hier auch von links ein bisschen aufgedreht und dekonstruiert, das sehe ich alles in dem Film. Aber es kommt halt einfach von der Geschichte, also das, was ein Film ja auch ausmacht. Ein Film ist nicht einfach nur Bilder zu zeigen, dann kannst du dir auch eine Diashow angucken von Onkel Gustav, der in Japan im Urlaub gewesen ist. So, aber das will ich in einem Film nicht sehen, vor allem nicht, wenn er 2 Stunden dauert. Da möchte ich auch ein bisschen unterhalten werden und ein bisschen mitgenommen werden, mitgerissen, möchte ich mit den Figuren mitfiebern. Mhm. Und das tue ich mit keiner von denen. Ja. Nee, also wirklich mit niemandem. Und das ist alles irgendwie... Man weiß auch, bei keiner Figur soll man die ernst nehmen, soll man die witzig finden. So, sie haben alle nicht irgendwie einen konsistenten Ton. So. Nee. Da gibt's keinen, der irgendwie immer ernst und besorgt und bemüht ist, alles zu richten oder irgendwas. Es ist einfach so, das schwankt zwischen albern und ernst und weiß ich nicht, hin und her. Es ist auch mal wieder gruselig und es ist schon okay. Also auch GGG no Kitaro hat Szenen, wo du mal schmunzelst, weil es ist keine witzige Serie insofern. Wo du schon mal schmunzelst, aber dann wirst du auch wieder durch gute Action unterhalten. Mhm. Und dann gibt's aber auch so gruselige Szenen, wenn dann die Yokai kommen und, weiß nicht, irgendwelche Kinder zu Steinen werden lassen oder wenn Kitaro sich in ein riesiges anderes Yokai-Monster verwandeln muss, weil er gerade einen Fluch hat oder sowas oder einfach die Yokai irgendeinen gruseligen Kram machen, auch mehr Menschen töten und so weiter. Das kommt bei Kitaro schon auch relativ häufig vor. So, das ist eine verhältnismäßig ernste Serie. Ich konnte diesen Film auch in den dramatischen Situationen nicht ernst nehmen, weil da einer mit einem bunten Kostüm durchs Bild gehüpft ist. Mhm. Und das aber auf einem Level gemacht hat, wo ich sagen konnte, A, ist es passend zum Ton, B, ist es dem angemessen, was da gerade passiert. So, wie gesagt, das in Handarbeit zu machen, Props dafür, aber das hat dann gegebenenfalls nicht gepasst irgendwie. Ich glaube, das ist so unser Fazit für den Film. Ne? Es ist auch, es fehlt so ein bisschen im Gegensatz zu dem, was ich bei GGG no Kitaro gesehen habe, so ein bisschen das Herz auch. Also wo Kitaro nicht witzig und nicht gruselig ist, ist es sehr herzlich, sehr emotional auch. Ich habe da gesessen und geheult bei dieser Katzendämon-Folge. Oh Gott. Das war so schlimm. Oh nein. Die war so bittersüß, dieses Szene. Ja, das war und das habe ich hier einfach überhaupt nicht. Also was die meiste Emotion, die ich hatte, war mich aufzuregen bei diesem Film. Ja. Und vor allem an den Szenen, wo die kleinen Jungs gerettet werden von diesem Wassergeistmädchen und die erstmal den Schenkel betatschen. Ja, ja. Und ich so, lass das einfach. Also ich rede selten davon, dass ich einen Film als Zeitverschwendung betrachte. Soweit würde ich jetzt auch nicht gehen, wenn ihr irgendwie das Gesamtwerk von Takashi Miike irgendwie nachempfinden wollt, dann gehört der Film auf jeden Fall dazu. Ich habe bessere Filme von ihm gesehen und selbst von der Handvoll Filme, die ich von ihm kenne, fand ich selbst den schwächsten besser als den ich jetzt gesehen habe. Also ich habe im letzten Jahr auch während des Japanuaries Salaryman Kitaro gesehen, glaube ich. Wie ist der? Kitaro heißt, glaube ich, auch nichts anderes als Goldjunge oder irgendwie sowas. Ich glaube, das ist der Name dafür. Der war auch ein bisschen albern, auch einer von seinen typischen Yakuza-Filmen, eher so in dem Ton gehalten. Ist, glaube ich, auch eine Manga-Verfilmung gewesen. Aber es ist irgendwo eine, also irgendwo war der greifbarer für mich als der Film jetzt, den wir heute dann zu Ende geguckt haben. Und das, obwohl es in allen Belangen, würde ich das schon sagen, ein moderner Tokusatsu-Film ist. Und das ja ein Genre ist, was mich schon eher begeistert. Also, ne? Ja, wenn ihr den König der Podcast hört, dann werdet ihr das wissen, dass ich also schon sehr, sehr gerne diese Tokusatsu-Sache gucke. So, ne? Ja. Das hat dieser Film für mich nicht erfüllt. Nee, der ist auch einfach zu lang. Also wenn man alles hier mit dem kleinen Jungen rausstreichen würde, man bindet das Schwert einfach an einen Besenstiel, weil das macht sowieso die ganze Arbeit, wird der A kürzer, man erspart sich sehr viel. Und ich glaube, dann kommt auch ein bisschen mehr Tempo rein, weil der ist halt, der nimmt sich selbst jedes Mal Tempo raus, wenn irgendwas passiert. Und das ist das, was unfassbar anstrengend ist. Und diese Montageszene, man erkennt sie fast nicht als Montageszene, weil da niemand was dazulernt. Da wird dieses Schwert neu geschmiedet und Tadashi kriegt seine Rüstung angezogen, aber es ist genau das, er kriegt eine Rüstung angezogen, übergestülpt. Er lernt nichts, er trainiert nichts. Er dreht sich dann dramatisch um und fragt, ist das nicht ein bisschen viel? Und ich denke, ja. Ja, genau das. Und die ist auch sehr lang für eine Montageszene, finde ich. Also dafür, dass dann niemand irgendwie körperlich aktiv wird, außer dem, der das Schwert schmiedet, da passiert halt nichts. Ich glaube, unsere Meinung über den Film sollte klar werden. Also wie gesagt, war jetzt nicht unbedingt unser Highlight. Und ich finde das ganz witzig, das wollte ich noch dazu sagen, im Japanuary wird viel Cherrypicking betrieben. Da holen sich die Leute die tollsten Klassiker raus, weil sie angeben müssen, was für einen eloquenten und dollen Filmgeschmack sie haben. Geht doch mal blind in solche Filme rein. Also klar, wenn ihr aus dem Kino kommt und einen neuen japanischen Film, so wie Shoplifters, der schon geguckt worden ist hier im Japanimary, euch den anguckt und nicht wisst, was euch erwartet, geschenkt. Aber geht doch nicht hin und holt euch eure Lieblingsfilme. Holt euch doch mal blind wirklich irgendeinen Film, den ihr nicht kennt. Ja. Das ist vielleicht nochmal so mein Appell. Und wenn euch euer Geld dafür zu schade ist, guckt doch mal in Bibliotheken. In Bibliotheken oder bei Netflix, da gibt es auch ganz viele japanische Filme. Amazon ist voll davon. Guckt nicht immer die Klassiker, sondern guckt auch mal Müll. Ja. Einfach nur mal auch, um zu zeigen, hey, wir können uns auch mal bewusst und aktiv mit schlechten Filmen auseinandersetzen und können sagen, war es vielleicht diesmal nicht. Ihr freut mich, dass ihr einen tollen Filmgeschmack habt. Außerdem macht es total viel Spaß zu ranten über einen Film. Ja, eben. Das kommt noch dazu. Ne, loben kann ja jeder, aber... Nein. Das war's für heute. Wir hören uns nächste Woche wieder mit Lou Over the Wall. Ja! Yeah! Yay, der war gut. Lou war toll. Bis nächste Woche. Tschüss. Dies ist eine Produktion des Nerd Podcast Networks. Bei Fragen, Kommentaren sowie Themen und Verbesserungsvorschlägen kontaktiert uns gerne. Auf Twitter findet ihr uns unter @nnn_podcast. Unsere E-Mail-Adresse lautet nerdnerd.podcast@gmail.com. Ebenso freuen wir uns über eine ehrliche Bewertung bei iTunes und ein Herzchen bei Fit. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank.